die schauen so komisch aus, die Männer und die Frauen. Und ich glaub, die danke alle durch, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und irgendwas wird's fressen, gleich die Frage ist nur wann. Auf einmal hat's einen Schnalzer gemacht, so schnell kannst du gar nicht schauen. Ich weiß es gar nicht, was die haben mit den scheiß Häselbaum. Und da steht sicher auch bald ein, so schnell kannst du gar nicht schauen. Der Bub von unserem Nachbarn trennt, der sitzt hinter der Stahl. Und er scheißt sich gleich in die Hosen, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und irgendwo geht irgendwer, seine Haut vorbei ist braun. Und schon kannst du einen Rassisten hören, so schnell kannst du gar nicht schauen. Wenn so viele Leute so deppert sind, da kommt ein echtes Grauen. Und schon wieder redet da wer ein Scheiß, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und wenn's wieder alles richtig gemacht hast, magst du's gar nicht glauben. Wie schnell das geht, dass du stehst blöd, so schnell kannst du gar nicht schauen. So viel zum Sehen, dass du ganz hin wirst auf die Augen. Und ein Flugzeug fliegt bei dir vorbei, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und was mir die im Fernsehen sagen, das geht mir oft so an. Und ich trau die blöde Kisten an, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und wenn's da zu viel reinziehst, das kannst nicht mehr verdauen. Und da wird da nur mehr schlecht davon, so schnell kannst du gar nicht schauen. Du siehst einen Film im Kino und dir kommt vor, der dauert lang. Und auf einmal ist der Film schon aus, so schnell kannst du gar nicht schauen. Dann geht wieder nix weiter und es tut sich wieder staunen. Nur die Gedanken sind so schnell kannst du gar nicht schauen. Die kommen und die kommen nicht, wo bleiben denn die so lang? Was hast denn sein, ja eh schon da, so schnell kannst du gar nicht schauen. Du gehst dahin und schaust am Himmel auf den Plan. Auf einmal fangst zum Ringen an, so schnell kannst du gar nicht schauen. Du tust dahin und dann tust du verhauen. Und alles was da hast, tust dahin, so schnell kannst du gar nicht schauen. Die Hunden bönen, die Hunden kram, die kotzen dann mich an. Und ich schrei auch bald wie ein Fisch, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und überall sind Leute dabei, die wollen da alles versorgen. Und diese Leute vergiss ich gleich, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und wenn er's nicht probiert, dann weiß er gar nicht, ob er's kann. Probier's, dann siehst du, dass eh ob's geht, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und wenn das alles so weitergeht, ja und wie wird's denn dann? Wie's weitergeht, das wirst du sehen, so schnell kannst du gar nicht schauen.